Erster Benjamin hatte 5 Söhne. Der erste Sohn hieß Bela. Der zweite hieß Aspel. Der dritte hieß Ara. Der vierte Sohn hieß Noha. Der fünfte Sohn hieß Rafa. Dritter Bela hatte Söhne. Sie hießen Adar, Gera und Abihud. Vierter weitere Söhne waren Abisur, Naaman und Ahoa. Fünfter auch Gera, Sefufan und Huram waren seine Söhne. Sechster, das sind die Söhne von Ehud. Sie waren Chefs von Familien in Geba. Man brachte sie weg nach Manahat. Siebter, Naaman, Ahia und Gera brachten sie weg. Gera war der Vater von Ussa und Ahihud. Achter, Saharaim hatte Kinder im Land Moab. Er schickte seine Frauen Husim und Bara weg. Neunter, er hatte eine Frau namens Hodis. Ihre Söhne hießen Jobab, Zippia, Mesa und Malkam. Zehnter, weitere Söhne waren Jens, Sochja und Mirma. Sie waren Chefs von Familien. Elfter, mit seiner Frau Husim hatte er 2 Söhne. Sie hießen Abitub und Elpal. Zwölfter, die Söhne von Elpal hießen Eber, Misiam und Sema. Sema baute die Städte Ono und Lot. 13. Beria und Sema waren Chefs in Ayalon. Sie jagten die Leute aus Gad weg. 14. auch Elpal, Sasak und Jeremot gehörten dazu. 15. Sebadia, Arad und Eder waren Söhne von Beria. 16. Michael, Ispa und Joha waren auch Söhne von Beria. 17. Elpal hatte Söhne namens Sebadia, Mesulam, Hiski und Heber. 18. auch Jismarai, Jislia und Jobab waren Söhne von Elpal. 19. Jakim, Sichri und Sabdi waren Söhne von Simai. 20. Eljenai, Ziletai und Eliel waren auch Söhne von Simai. 21. Adaya, Baraya und Simrat waren ebenfalls Söhne von Simai. 22. Jispan, Eber und Eliel waren Söhne von Sasak. 23. Abdon, Sichri und Hanon waren auch Söhne von Sasak. 24. Hanania, Elam und Antotia waren Söhne von Sasak. 25. Jifdea und Penuel waren auch Söhne von Sasak. 26. Samserai, Seaja und Atalia waren Söhne von Jeroham. 27. Jaresia, Elia und Sichri waren auch Söhne von Jeroham. 28. Diese Männer waren Chefs von ihren Familien. Sie wohnten in Jerusalem. 29. Jael wohnte in der Stadt Gibeon. Seine Frau hieß Macha. 30. Sein erster Sohn hieß Abdon. Weitere Söhne waren Zur, Kis, Baal und Ner. Auch Nadab war sein Sohn. 31. Gedor, Ajo und Secher waren auch seine Söhne. 32. Miklot war der Vater von Simea. Sie wohnten auch in Jerusalem bei ihren Verwandten. 33. Ner war der Vater von Abner. Kis war der Vater von Sol. Sol hatte Söhne, Jonathan, Malchisua, Abinadab und Esbal. 34. Der Sohn von Jonathan hieß Meribal. Meribal war der Vater von Micha. 35. Die Söhne von Micha hießen Piton, Melech, Tarea und Ahas. 36. Ahas war der Vater von Joada. Joada war der Vater von Alemet, Asmavet und Simri. Simri war der Vater von Mosa. 37. Mosa war der Vater von Binia. Binia war der Vater von Rafa. Rafa war der Vater von Eleazar. Eleazar war der Vater von Asel. 38. Asel hatte 6 Söhne. Sie hießen Asrikam, Buchru, Ismail, Seaja, Obadja und Hanan. Das waren die Söhne von Asel. 39. Sein Bruder Esek hatte 3 Söhne. Der erste hieß Ulam. Der zweite hieß Jös. Der dritte hieß Eliphelet. 40. Die Söhne von Ulam waren starke Soldaten. Sie konnten gut mit dem Bogen schießen. Sie hatten 150 Kinder und Enkel. Alle gehören zur Familie von Benjamin.